Erster der Herr sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft für das Volk. Zweiter Menschensohn, sprich zu deinen Landsleuten und erkläre ihnen, wenn ich Krieg über ein Land bringe, wählen die Bewohner einen Mann aus ihrer Mitte aus, damit er als Wächter dient. Dritter, wenn dieser Wächter sieht, dass der Feind mit dem Schwert herannaht, bläst er kräftig in die Trompete, um das ganze Volk rechtzeitig zu warnen. Vierten, falls jemand den Schall der Trompete hört, aber die Warnung ignoriert, ist er selbst für seinen Tod verantwortlich, wenn der Feind ihn tötet. Fünfter, er hat die Warnung zwar gehört, aber nicht darauf reagiert, weshalb er die Schuld an seinem Tod trägt, wer jedoch auf die Warnung hört, rettet sein Leben. Sechster, wenn der Wächter aber die Gefahr kommen sieht und nicht warnt, ist er für den Tod der Menschen verantwortlich, obwohl diese wegen ihrer eigenen Sünden sterben. Siebter, dich, Menschensohn, habe ich als Wächter für das Volk Israel eingesetzt, damit du sie in meinem Namen warnst, sobald du eine Botschaft von mir empfängst. Achter, wenn ich einem bösen Menschen sage, dass er sterben muss, du ihn aber nicht vor seinem falschen Weg warnst, wird er wegen seiner Schuld sterben, aber ich werde dich dafür zur Rechenschaft ziehen. Neunten, falls du den bösen Menschen jedoch gewarnt hast und er sein Verhalten trotzdem nicht ändert, wird er wegen seiner Sünden sterben, aber du hast dein eigenes Leben gerettet. Zehnter Menschensohn, sag dem Volk Israel, ihr klagt darüber, dass eure Sünden schwer auf euch lasten und ihr deshalb verzweifelt, weil ihr nicht wisst, wie ihr überleben sollt. Elfter, antworte ihnen, so wahr ich lebe, ich freue mich nicht über den Tod eines bösen Menschen, sondern ich möchte, dass er sein Leben ändert und am Leben bleibt. Zwölfter, sagt deinem Volk, ein gerechter Mensch wird nicht durch seine frühere Güte gerettet, wenn er sündigt, und ein böser Mensch wird nicht bestraft, wenn er sich von seiner Bosheit abwendet. Dreizehnter, wenn ich einem Gerechten das Leben verspreche, er sich aber auf seine guten Taten verlässt und Unrecht tut, werden seine früheren Taten vergessen und er wird wegen seines Unrechts sterben. Vierzehnter, wenn ich dagegen zu einem bösen Menschen sage, dass er sterben muss, er sich aber von seinen Sünden abwendet und fortan tut, was richtig und gerecht ist, fünfzehnter, indem er Pfänder zurückgibt, Gestohlenes ersetzt und nach meinen lebenswichtigen Gesetzen lebt, ohne Unrecht zu tun, dann wird er sicher am Leben bleiben. Sechzehnter, keine seiner früheren Sünden wird ihm dann noch vorgeworfen, weil er nun gerecht handelt und deshalb das Leben verdient. Siebzehnter, dein Volk behauptet zwar, dass mein Handeln nicht gerecht sei, aber in Wirklichkeit ist ihr eigenes Verhalten voller Ungerechtigkeit. Achtzehnter, wenn ein gerechter Mensch aufhört, Gutes zu tun und stattdessen Verbrechen begeht, dann muss er wegen dieser Taten sterben. Neunzehnter, wenn sich jedoch ein böser Mensch von seiner Bosheit abwendet und fortan gerecht handelt, wird er genau deshalb am Leben bleiben. Zwanzigster, obwohl ihr sagt, dass mein Weg nicht richtig ist, werde ich jeden von euch nach seinem tatsächlichen Verhalten beurteilen, ihr Leute von Israel. 21. Im 11. Jahr unserer Gefangenschaft kam am 5. Tag des 10. Monats ein Flüchtling aus Jerusalem zu mir und berichtete, dass die Stadt erobert wurde. 22. Am Abend bevor der Flüchtling ankam, hatte die Kraft des Herrn mich berührt, so dass ich am nächsten Morgen wieder sprechen konnte, als der Mann eintraf. 23. Danach sprach der Herr erneut zu mir und gab mir eine weitere Botschaft für die Menschen. 24. Menschensohn, die Leute in den Ruinen Israels sagen, Abraham war nur ein einzelner Mann und bekam das Land, also gehört es uns erst recht, weil wir viele sind. 25. Sag ihnen deshalb, der Herr spricht, ihr esst Fleisch mit Blut, betet Götzen an und begeht Morde, und trotzdem glaubt ihr, dass euch das Land gehören sollte? 26. Ihr verlasst euch auf eure Waffen, tut abscheuliche Dinge und begeht Ehebruch, warum solltet ihr dann das Land besitzen dürfen? 27. Ich schwöre euch, die Menschen in den Ruinen werden durch das Schwert sterben, die auf dem Feld werden von Tieren gefressen und die in den Höhlen sterben an Krankheiten. 28. Ich werde das Land völlig verwüsten, damit sein stolzer Hochmut endet und die Berge Israels so einsam werden, dass niemand mehr dorthin durchzieht. 29. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich das Land wegen ihrer abscheulichen Taten in eine Wüste verwandle. 30. Menschensohn, dein Volk redet überall über dich und lädt sich gegenseitig ein, um zu hören, welche neue Botschaft vom Herrn gekommen ist. 31. Sie kommen in großen Gruppen zu dir und hören deine Worte, aber sie handeln nicht danach, weil sie nur an ihren eigenen Vorteil denken. 32. Für sie bist du nur wie ein Sänger mit einer schönen Stimme, der ein Lied singt, sie hören dir zwar gerne zu, aber sie tun nichts von dem, was du sagst. 33. Wenn aber alles eintrifft, was ich angekündigt habe, und es wird geschehen, dann werden sie endlich begreifen, dass ein echter Prophet unter ihnen war.